SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Copyleft, freie Daten. Im Studio begrüßt Sie Michael Stein. Normalerweise sind Texte, Bilder, Kunstwerke und auch Musik gesetzlich geschützt. Das geistige Eigentum daran bleibt beim Urheber, beim sogenannten Schöpfer eines Werkes. Eine juristische Formulierung. Aber gilt das auch für die Inhalte des Internet ganz uneingeschränkt? Oder darf man die Inhalte dort vielleicht einfach so nutzen, ohne etwas dafür zu bezahlen, ohne jemanden zu fragen? Darf man sie zum Beispiel kopieren? Und wie ist das mit einem Computerprogramm? Welt am Draht fragt heute nach der Freiheit von Daten und versucht herauszufinden, wie frei die Daten tatsächlich sind. Das Thema. Das Wort Copyleft im Titel der heutigen Ausgabe von Welt am Draht, das haben wir uns nicht ausgedacht, auch wenn es so klingt. Es wurde abgeleitet von Copyright, dem englischen Begriff für das Urheberrecht. Nicht nur Texte und Bilder, auch ein Computerprogramm ist urheberrechtlich geschützt. Es darf nur so verwendet werden, wie sein Urheber das bestimmt hat, beziehungsweise so, wie es gesetzlich geregelt ist. Das Programm steht, so sagt man, unter Copyright. Wenn jemand ein Computerprogramm schreibt, dann macht er das häufig aus kommerziellen Gründen, also um damit direkt oder indirekt Geld zu verdienen. Der Programmierer ist dann zum Beispiel Angestellter einer Softwarefirma, die das Programm verkaufen will, oder arbeitet für ein Unternehmen, das die Funktion dieses Programms für ihre Computer braucht. Aber betrachten wir noch ein zweites Szenario. Da ist ein Programmierer und das Programmieren macht ihm Spaß. Er ist sogar richtig stolz auf das, was er da programmiert hat. Und weil der Programmierer mit seiner Arbeit nicht unbedingt Geld verdienen will, stellt er das Programm anderen kostenlos zur Verfügung und erlaubt anderen, es zu kopieren, es weiter zu verteilen und sogar zu verändern. Damit hat der Programmierer aber nicht auf seine Rechte verzichtet. Damit ist das Programm nicht etwa copyright-frei, wie viele immer noch glauben. GNU oder GNU, General Public License, heißt diese Konstruktion, die aus den USA stammt und auch hierzulande immer beliebter wird. Sie stammt aus einer Bewegung, die sich Open Source, also offene Quelle oder auch Free Software, also freie Programme nennt. Auch in Deutschland wird diese Denkweise bei der Softwareentwicklung immer beliebter. Dr. Rüdiger Berlich vom Forschungszentrum Karlsruhe. Wenn sich ein Autor dazu entscheidet, ein Programm unter die GNU General Public License zu stellen, gibt er sehr weitreichende Rechte an die Benutzer dieses Programms weiter. Eines der wichtigsten Rechte ist, dass dieser Benutzer oder diese Benutzerin zum Beispiel den Source Code dieses Programmes selber modifizieren darf. Es gibt einige Einschränkungen dabei, aber im Wesentlichen ist diese Lizenz darauf ausgerichtet, die Freiheit der Benutzung dieses Programmes zu gewährleisten. Und deshalb wird die GNU General Public License auch häufig als Copyleft und nicht Copyright bezeichnet. Dabei ist Copyleft ein Wortspiel. Einmal ist es eben das Gegenteil von Copyright. Und außerdem könnte man Copyleft auch als Kopie zurückgelassen übersetzen. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass jedes Computerprogramm in zwei Versionen existiert. Bei der einen sind die vom Programmierer in einer bestimmten Programmiersprache geschriebenen Zeilen vom Menschen lesbar. Das Programm wird dann als Source Code oder Quellcode bezeichnet. In dieser Form ist das Programm auch veränderbar. Ein anderer Programmierer kann zusätzliche Zeilen einfügen, Teile weglassen oder einzelne Zeilen modifizieren. In der zweiten Form wird aus diesem Quellcode eine ausführbare Datei. Nur noch ein Computer kann jetzt etwas mit ihr anfangen. Sie wird in binären Code, also gewissermaßen in die eigentliche Sprache des Computers umgewandelt. Von einem Menschen kann sie jetzt nicht wieder entziffert und auch nicht wieder rückübersetzt werden. Sobald ich ein Programm unter der GPL nur im Binärformat herausgebe, verletze ich die GNU General Public License und damit erlöscht auch mein Recht, dieses Programm weiter zu benutzen. Das bedeutet, bei Programmen, die unter dem Copyleft stehen, muss ich als Programmierer immer erlauben, dass auch andere mein Programm kopieren und genauso verwenden dürfen wie ich selbst. Ein höchst demokratisches und solidarisches Prinzip. Frei und ohne Regelungen kopierbar ist ein unter Copyleft stehendes Programm damit also nicht. Die wohl bekannteste Software, die in diesem Sinne freie Software ist, ist das Betriebssystem Linux. Ein Programmpaket also, das gleich einen ganzen Computer steuern und kontrollieren kann. Dr. Rüdiger Berlich, heute beim Forschungszentrum Karlsruhe und ehemals Geschäftsführer der Firma SUSE Linux in Großbritannien. Linux ist zunächst ein Betriebssystem von Linus Torvalds. Das ist ein damals schwedischer Student, ein Mitglied der schwedischen Minderheit in Finnland an der Universität von Helsinki, der 1991 einen Entwurf für ein Betriebssystem veröffentlicht in dem damals gerade sich entwickelnden Internet. Linus Torvalds machte diesen Entwurf frei verfügbar für alle Benutzer und da sich das Internet auch sehr schnell entwickelte und dieses Betriebssystem offensichtlich auf großes Interesse stieß, hat sich eine große Menge an weiteren Entwicklern zusammengefunden, um dieses Betriebssystem bis heute weiterzuentwickeln. Was da anfangs noch als Studentenspinnerei belächelt wurde, entwickelte sich nach und nach zu einem vollwertigen Betriebssystem. Oder besser, viele Beteiligte halfen dabei, dass es so kam. Der Erfinder Linus Torvalds im Interview mit dem Computermagazin CT. Ich ging davon aus, dass ich der einzige Anwender sein würde und machte auch keine konkreten Pläne hinsichtlich der Features. Es war kein sehr durchgeplantes Projekt. Es ging mir mehr darum, etwas Interessantes zu machen und dabei Spaß zu haben. Später dann, nachdem ich Linux im Internet veröffentlicht hatte, fragten andere Anwender nach Features, an die ich nie gedacht hatte. Wenn ich Linux nicht ins Internet gestellt hätte und diese anderen Anwender nicht wären, hätte ich die Arbeit an Linux wahrscheinlich schon 1992 beendet. Es war wohl auch der gemeinsame Gegner, der Softwaregigant Microsoft und dessen allgegenwärtiges Betriebssystem Windows, das die Computerfreaks da zu einer Einheit zusammenschweißte. Gemeinsam wollten die Programmierer mit dem Betriebssystem Linux etwas schaffen, das genauso sein sollte, wie sie sich das selber wünschten. Oliver Diedrich, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Also es ist unglaublich flexibel, hat außerdem den Ruf, sehr stabil zu sein, was wohl auch damit zusammenhängt, dass es Open Source ist. Sehr viele Programmierer arbeiten dran, schauen sich den Code an, prüfen neue Dinge, die neu eingebaut werden und finden auf diese Art sehr schnell Fehler und beheben die auch sehr schnell. Mittlerweile hat Linux eine derartig große Bedeutung, dass es selbst von Softwareriesen wie Microsoft nicht mehr ignoriert wird, was lange Jahre der Fall war. Und inzwischen ist Linux auch nicht mehr nur ein System für Fachleute, die die Komponenten nur mit einer gehörigen Portion Fachwissen aus dem Internet beziehen können. Sogenannte Distributoren, also Verteiler, sorgen dafür, dass jeder, der Linux einsetzen will, dies auch kann. Der Erfolg von Linux als Betriebssystem für Server, also für große Computer, die andere in einem Netz mit Daten versorgen, aber auch für die Arbeitsplatzrechner selbst, kam durch diese Linux-Distributoren zustande. Und plötzlich wurde mit Linux auch Geld verdient. Dr. Rüdiger Berlich vom Forschungszentrum Karlsruhe. Die Aufgabe eines Linux-Distributors ist zunächst, das Betriebssystem aus dem Kernel und den einzelnen Komponenten zusammenzustellen. Jeder hat das Recht, diese einzelnen Komponenten einzeln aus dem Internet herunterzuladen und beliebig häufig auf verschiedenen Rechnern einzusetzen. Der Akt des Zusammenstellens dieser einzelnen Softwarekomponenten erfordert jedoch einigen Aufwand. Und so ist es so, dass die Linux-Distributoren viele Kernel-Entwickler beschäftigen und die wollen natürlich auch leben und bekommen Geld. Und auch wer Probleme mit Linux hat und Hilfe braucht, kann sich an die Distributoren wenden, wenn er eine Linux-Zusammenstellung von ihnen gekauft hat. Aber nicht nur die Distributoren verdienen mit ihren Dienstleistungen Geld an oder mit Linux. Mittlerweile gibt es auch Softwarehersteller, die Programme für Computer verkaufen, die Linux als Betriebssystem einsetzen. Und es gibt Programmierer, die für Anwender, die Linux einsetzen wollen, spezielle Programme für deren Bedürfnisse schreiben. Ein ganzer Industriezweig ist da durch die Aktivitäten von Linus Torvalds entstanden. Parallelen zum Microsoft-Boss Bill Gates drängen sich da auf. Keine große Firma mit teurem Bürogebäude, keine Abteilungsleiter und Gehaltslisten waren nötig, um das Betriebssystem Linux erfolgreich zu machen. Die Zusammenarbeit vieler gleichgesinnter Menschen machte es möglich. Und so wie sicher viele Manager der herkömmlichen Softwarefirmen Linux kritisch beobachten, so geht es derzeit sicher auch vielen Verantwortlichen in den Buchverlagen, die mit Enzyklopädien ihr Geld verdienen. Das Internet hat es nämlich möglich gemacht, dass dort derzeit eine freie und kostenlos nutzbare Enzyklopädie entsteht, an der viele tausend Menschen mitarbeiten. Ohne Honorar, versteht sich. Und die Qualität der Einträge bei Wikipedia, so heißt dieses Projekt, ist erstaunlich hoch. Der Gasendorpf stellt es vor. Eine Supernova ist das schnell eintretende, helle Aufleuchten eines Sterns, der dabei Millionen bis Milliardenfach heller wird, vergleichbar hell wie eine Nein, dies ist kein Eintrag aus dem Brockhaus. Die knappe, astronomisch korrekte Information steht bei Wikipedia, der freien Enzyklopädie im Internet. Derzeit erklärt die deutsche Ausgabe die Welt in rund 150.000 Artikeln. Das entspricht etwa einem 20-bändigen Taschenbuchlexikon. Doch jeden Tag werden es ein paar hundert mehr. Denn Wikipedia hat sehr viele Autoren, derzeit allein in Deutschland ungefähr 100.000. Ein überlegener Aspekt am Wikipedia-Konzept ist, dass der Prozess zum Lexikon dazugehört. Das heißt, morgen kann jeder Artikel schon wieder anders aussehen. Er kann auch schlechter sein, er kann anders sein. Jemand kann etwas gelöscht haben, jemand kann den ganzen Artikel kaputt gemacht haben. Aber das Phänomen ist, dass das System als solches funktioniert und am übernächsten Tag der Artikel wieder in einem besseren Zustand ist, weil es genügend Leute gibt, die sich dessen angenommen haben. Es ist ein vollkommen kooperatives Arbeiten, wo jeder einen Anteil hat, aber niemand das letzte Wort hat. Christian Panse ist seit 2 Jahren bei Wikipedia aktiv und gehört damit schon zu den alten Hasen. Sein Fachgebiet ist die historische Aufführungspraxis alter Musik. Viele Artikel musste ich erst extra anlegen, weil die vor mir noch niemand geschrieben hat. Es ist ja nun auch ein relatives Spezialgebiet. Andererseits konnte ich schon, wenn es um Komponisten oder um Zeitstile, Epochen und anderes geht, auf Vorhandenes aufsetzen und da mein Wissen einbringen. Angefangen hatte alles 1995 in Portland, Oregon. Damals schuf der Softwareentwickler Ward Cunningham das erste Wiki. Ein Wort aus der hawaiianischen Sprache, das schnell bedeutet. Seine Software ermöglicht die gemeinsame Arbeit an Wissensdatenbanken jeder Art. Schon bald schossen die Wikis wie Pilze aus dem Internet. Traveler tragen ihre Erfahrungen zu Reiseführern zusammen und Bonsai-Enthusiasten sammeln alles Wissenswerte über die kleinen Bäumchen. Doch die freie Enzyklopädie entwickelte sich schon bald nach ihrem Start Anfang 2001 zu dem mit großem Abstand erfolgreichsten Wiki. Inzwischen gibt es Wikipedia in 14 Sprachen mit insgesamt über 1 Million Artikeln. Kein klassisches Lexikon kann da noch mithalten. Und das Wachstum hat keine Grenzen, denn Platzprobleme gibt es im Internet nicht. Aber wie steht es um die Qualität der Artikel, zum Beispiel bei der alten Musik? Ich würde sagen, die Zuverlässigkeit ist hoch. Die Abdeckung des Gebietes ist zurzeit noch verbesserungswürdig. Also es gibt nicht über jeden bedeutenden Komponisten hinreichend viel genügend lange Artikel. Es gibt so Rumpfartikel über das meiste Wichtige inzwischen, aber man könnte jetzt noch anfangen und das alles auffüllen, sodass ein Gesamtbild sich ergibt. Nicht immer klappt das reibungslos. Fast 10-mal wurde jeder Wikipedia-Artikel im Durchschnitt bereits geändert. Jede Version bleibt dabei erhalten, sodass Änderungen jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Manchmal entbrennen dabei heftige Gefechte, die sogenannten Edit Wars. Beim allgemeinen Artikel über historisch informierte Aufführungspraxis sah ich eines Morgens auf einmal neue Zusätze, 30 Jahre alte Argumente gegen die historische Aufführungspraxis. Ich habe sofort alles gelöscht. Der Schreiber meldete sich erzürnt bei mir und ich erklärte ihm warum, bot dann aber auch eine Lösung an, dass Kritik natürlich auch berechtigt sei, dass es aber aktuellere Kritik gäbe, die ich dann aber natürlich erstmal nicht gebracht hatte. Man kommt ja immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und so sind wir gemeinsam zu einer Lösung gekommen, dass wir dann gesagt haben, wir erwähnen die Kritik innerhalb der Geschichte der historischen Aufführungspraxis von den Anfängen bis zu dem heute gültigen Stand. Wenn ich dann meine Meinung überdenken kann und auch dann dem entgegenstellen kann, dann nützt es mir was, dann nützt es dem Gegenüber und dann nützt es auch dem gemeinsamen Projekt. Dieses lebendige Aufschaukeln, das wäre einer papierenden Enzyklopädie, glaube ich, nicht so leicht möglich. Nicht immer enden Edit Wars so friedlich. Im schlimmsten Fall werden die umkämpften Artikel für einige Zeit gesperrt, bis sich die Gemüter wieder beruhigt haben. Ein Kreis von gut 300 sogenannten Administratoren hat das Recht, Texte zu sperren, zu löschen und Störer auszuschließen. Kurt Jansson ist einer der Wiki-Überwacher. Das ist ja immer unser Ziel, jeden Gegenstand von einem neutralen Standpunkt aus zu beschreiben. Also unsere Erfahrung ist bisher, Artikel stabilisieren sich, aber je umkämpfter das Thema ist, desto länger dauert dieser Prozess, bis sich Leute geeinigt haben auf einen bestimmten Zustand. Wir überlegen zurzeit, wie wir stabile Versionen von Artikeln kennzeichnen. Also wie wir sozusagen den Leser, der wirklich gesicherte Informationen braucht, um sich darauf zu verlassen, um das zum Beispiel in der wissenschaftlichen Arbeit zitierbar zu machen, wie wir solche Artikelversionen kennzeichnen, um klarzumachen, das ist also gesichert, das ist von Fachleuten geprüft, das ist zitierbar. Alle Autoren arbeiten kostenlos für Wikipedia und jeder darf das dort gespeicherte Wissen nutzen und sogar verkaufen. Schon haben kleine Verlage erste Teile von Wikipedia editiert und als Bücher auf den Markt gebracht. Und der Trägerverein des Enzyklopädie-Projekts denkt sogar darüber nach, ein Wiki-Lexikon zu produzieren, das man sich ins Regal stellen kann. Wir merken diese Konkurrenz eigentlich überhaupt nicht. Ist kein Thema. Birgit Schulze ist Marketingleiterin von InMedia One. So heißt die Vertriebsfirma von Bertelsmann und Brockhaus. Das sind die letzten beiden deutschen Verlage, die das Wissen der Welt zwischen den lederbespannten Buchdeckeln voluminöser Enzyklopädien verbreiten. Allein bei Bertelsmann sind rund 80 Redakteure mit der laufenden Aktualisierung der Nachschlagewerke beschäftigt. Dazu zahllose freie Mitarbeiter. Und die wollen alle, im Unterschied zu den Wikipedia-Aktivisten, bezahlt werden. Knapp 2000 Euro muss deshalb hinblättern, wer sich das große Bertelsmann-Lexikon anschaffen will. Wir arbeiten ja für ein Wirtschaftsunternehmen, wo wir erstmal sagen, wir können uns nicht vorstellen, können es uns nicht leisten und auch nicht erlauben, kostenfrei irgendwie Inhalte so in ein Netz zu stellen, dass jeder darauf zugreifen kann und dass sie dann auch noch jeder verändern kann. Eine Meinung dazu sagen oder ein Feedback zu geben oder einen Hinweis zu geben, keine Frage, das kann man über Chats machen, über Foren, aber selber an Beiträgen etwas zu ändern, ginge natürlich nicht. Ist dann alles richtig und redaktionell wirklich geprüft? Also das ist und bleibt das Argument. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales beschwört gerne den Untergang der klassischen Lexika-Verlage. Sein deutscher Kollege Kurt Jansson drückt sich vorsichtiger aus. Das ist vielleicht ein Effekt, der eintreten kann, vielleicht eintreten wird, aber von uns gar nicht unbedingt gewollt ist. Also wir freuen uns, dass es den Brockhaus gibt, wir freuen uns, dass es alle möglichen anderen Nachschlagewerke gibt, auf die wir ja auch bei der Arbeit zurückgreifen unter anderem. Und deswegen sehen wir halt da weniger ein Feindbild als mehr, sondern einen sportlichen Partner, könnte man fast sagen, im Brockhaus. Ähnlich sieht es auch der klassische Enzyklopädievertrieb. Während Wikipedia bei der reinen Textmenge schon bald nicht mehr zu schlagen sein wird, setzt Birgit Schulze neben der Qualität auf Multimedia und persönliche Betreuung ihrer wertvollen Kundschaft. Natürlich sehen wir, dass wir neben den klassischen Enzyklopädien und Nachschlagewerken, die wir vertreiben, auch Produkte haben, die multimedial sind, die auf CD sind, die auf DVD sind. Wir haben auch ein Internetportal, wo der Kunde eben über Print und CD hinaus aktuelle Informationen bekommen kann oder weitere Fragen stellen kann. Wir haben da sogar eine Schülerhilfe, wo Lehrer am Telefon sind, wo unsere Kunden eben Hausaufgabenhilfe bekommen können und so weiter. Da weiß ich, sitzen 8 oder 9 Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema betreuen und bestimmt 25 Lehrer, die dort beschäftigt sind. Wir sehen, dass das Telefon stärker genutzt wird oder zumindest genauso stark genutzt wird, wie die Internetwege, die ich nutzen kann. Und das ist halt das große Plus eigentlich unserer Produkte, egal ob in Printform oder auf DVD oder CD oder über das Wissenscenter. Wir können eigentlich da gezielt Antworten geben mit hohen Trefferquoten, also dass der Käufer oder Kunde auch wirklich das findet, was er sucht. Wir werden uns gleich noch ein neues Projekt der Wikipedianer näher anschauen, bei dem es um den Ort geht, an dem man auf diese Online-Enzyklopädie zugreift. Wo man sie also nutzen kann. Zuvor wollen wir uns aber noch einmal ganz genau bei Linux umschauen. Wo gibt es Anwendungsfelder für dieses freie Betriebssystem, an dem, wie bei Wikipedia auch, eine Vielzahl an Menschen arbeiten? Eines, das in den letzten Wochen ganz besonders in die Schlagzeilen geraten ist, ist die Verwaltung. Schon seit geraumer Zeit ist in den Amtsstuben der Republik das große Sparen ausgebrochen. Die leeren Kassen zwingen etwa die Stadtverwaltungen dazu, einzusparen, wo immer es nur geht. Auch und gerade bei der EDV-Ausstattung. Peter Theré vom Deutschen Städtetag in Köln. Da ist es halt so, dass eben vielfach die Preispolitik der Unternehmen nicht unbedingt auf Gegenliebe bei den Kommunen stößt. Und man macht sich um alternativen Gedanken. In dem Zusammenhang kommt natürlich Linux oder mal ganz allgemein gesprochen Free Software oder Open Source Software immer stärker ins Spiel. Es ist dann immer spannend, wenn insbesondere größere Städte da eine Vorreiterrolle übernehmen. Stichwort München, das ging durch die Presse. Es gibt aber auch Schwäbisch Hall als kleinere Gemeinde, die sicherlich auch bekannt ist, aber eben auch viele andere. Da gibt es Entwicklungen, die wir natürlich sehr aufmerksam verfolgen, weil wir eben wissen, dass eben viele Städte Überlegungen anstellen, sich aus der Abhängigkeit einzelner Unternehmen, das muss jetzt nicht nur Microsoft sein, es gibt ja auch andere, sich ein wenig zu lösen. Es geht dabei also weniger um die Computer selbst. Es ist die Software, die den Verantwortlichen in den Rad- und Kreishäusern Kopfschmerzen bereitet. Zu oft fallen Update-Gebühren der Softwarehersteller für neue Programmversionen an. Zu teuer ist die Anpassung von Standardsoftware an die Bedürfnisse einer bestimmten Kommune. Eine Sparalternative ist da das kostenlose oder zumindest preisgünstige Betriebssystem Linux, dachten sich auch die Stadtväter der Stadt München. Limux heißt das ehrgeizige Projekt, bei dem nach und nach auf den Computern der bayerischen Landeshauptstadt Linux-Software zum Einsatz kommen soll. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Bevor eine Software vom großen Hersteller X gegen ein Stück freie Software ersetzt werden kann, müssen einige Fragen geklärt werden. Peter Thiré. Sie haben natürlich bei den eingesetzten Verfahren der großen Hersteller eine gewisse Sicherheit, dass hier entsprechende Tests gelaufen sind, dass eben auch Verantwortlichkeiten da sind, die selbstverständlich bei der Kommune liegen, aber auch natürlich in gewissen Fällen sicherlich man auf den Hersteller der Software zurückgreifen kann. Da ist natürlich das Feld bei Open Source Software ein ganz anderes. Sie haben eigentlich keinen eigentlich Verantwortlichen, sondern Sie müssen im Prinzip mehr die Eigeninitiative ergreifen. Und wenn Sie die Open Source Software, und das ist ja der Grundgedanke, weiterentwickeln, stellen Sie wieder anderen zur Verfügung, sind Sie sofort in einer Kette mit eingebunden, wo sicherlich man ihnen nicht mit dem Staatsanwalt kommen kann, wenn irgendwo etwas nicht funktioniert, aber gleichwohl, hier greifen ganz andere Mechanismen. In den letzten Monaten hat sich aber noch ein ganz neues Problemfeld aufgetan, das da aus den USA zu uns herüber schwappt und das die gesamte Entwicklung freier Software und so auch die Entwicklung von Linux dramatisch beeinflussen könnte. Es geht dabei um sogenannte Softwarepatente. Dr. Rüdiger Berlich vom Forschungszentrum Karlsruhe. Softwarepatente bedeutet, dass man eine Art Monopolschutz auf die Verwendung von Techniken in der Softwareentwicklung erhalten kann. In der extremsten Form bedeutet das, dass man nicht auf die Implementierung einer Rechenregel oder einer Berechnungsregel einen Monopolschutz erhält, sondern sogar auf die Idee dahinter. Als Beispiel wäre relativ bekannt, ein Sortierprogramm zu nennen. Es ist klar, dass viele Programme einzelne Objekte sortieren müssen. Zum Beispiel Zahlen. Hierhinter steckt ein Algorithmus. Wenn man auf diesen Algorithmus ein Patent hätte, könnte man bestimmen, wer diesen Algorithmus wie verwenden darf und unter Umständen dafür auch Geld einfordern. Ein Computerprogramm besteht dann also eigentlich aus einer Vielzahl kleiner Ideen und Verfahrensweisen, die alle mit Patentschutz zu belegen wären. Verletzt ein anderer Programmierer den Patentschutz, kann er dafür haftbar gemacht werden. Jetzt ist die Schwierigkeit in der Softwareentwicklung, dass man fast wie beim Lego-Bauen einzelne Komponenten zusammensetzt, die eigentlich unter vielen Leuten als Allgemeingut gelten. Die Schwierigkeit in der Entwicklung von Software in der Gegenwart von Softwarepatenten könnte man vergleichen mit dem Schreiben eines Buches. Wenn man ein solches Buch schreibt und jeden einzelnen Satz daraufhin überprüfen müsste, ob man hier nicht einen wortgleichen Satz eines anderen Autors verwendet, in den Millionen von Büchern, die weltweit verfügbar sind, dann würde man dieses Buch gar nicht erst schreiben. Derzeit ist noch nicht klar, ob und vor allem in welchem Umfang die Regelung der Softwarepatente auch in Europa und in Deutschland eingeführt werden soll. Zahlreiche Experten und auch zum Beispiel die Grünen haben sich bereits klar dagegen ausgesprochen. In Frage stellen würden die Regelungen freie Software wohl sicher nicht. Die weitere Verbreitung von Linux könnte aber deutlich gebremst werden. Manche Vertreter der Softwareindustrie würden sich darüber sicher freuen. Nicht zu bremsen ist dagegen der Erfolg der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia. Täglich greifen viele tausend Nutzer auf der ganzen Welt per Internet auf die Einträge zu. Einziger Nachteil: Der Benutzer muss Zugriff aufs Internet haben. In der Regel wird das also irgendwo an einem Schreibtisch der Fall sein. Jetzt machen sich die Wikipedianer aber intensive Gedanken darüber, welche Alternativen zum Computer es für das Online-Nachschlagen noch geben kann. Dirk Asendopf berichtet. Finden, was man sucht. Die Wikipedianer haben eine Idee, wie sie diesem Motto noch besser gerecht werden können. Zum Beispiel am Fuß des Kölner Doms. Das Motiv zum Bau des Doms datiert im Jahre 1164. Damals brachte der Kölner Erzbischof... Diesen Enzyklopädie-Eintrag soll man nicht erst zu Hause am Bücherregal oder am Computer lesen. Wer ein Mobiltelefon oder einen Taschencomputer mit Internetverbindung dabei hat, soll auf Knopfdruck alle Informationen der freien Enzyklopädie abrufen können, die etwas mit seinem momentanen Standort zu tun haben. Ich gehe irgendwo durch eine Stadt und kriege dann gleich mit, dieses Gebäude, die Geschichte des Gebäudes, da hat der und der gewohnt und die entsprechenden Artikel in der Wikipedia. Und zum anderen, dass jeder geografische Informationen beisteuern kann. Also wenn ich mich irgendwo befinde und merke, hier ist etwas Interessantes, dann kann ich das mit der geografischen Information in die Wikipedia eintragen. Der Berliner Student Jakob Voss gehört zu Wikimaps. Diese Gruppe hat das technische Grobkonzept für ein ortsbezogenes Informationssystem erstellt. Normalerweise sind Geodaten sehr teuer, doch hier werden sie von den Nutzern selber erzeugt und stehen jedem kostenlos zur Verfügung. Vor allem bei den Mobilfunkunternehmen erwartet Jakob Voss großes Interesse. Die haben dieses UMTS-System, aber es fehlen die Anwendungen. Und diese Idee, man geht irgendwo lang und kann direkt zu einer Koordinate Informationen abrufen, die ist jetzt auch nicht so neu. Aber wir können eben die Inhalte liefern, das ist das Besondere. Ein Anbieter von einem Straßenatlas, der hat für die Straßen, aber er hat nicht zu einzelnen Häusern dann wieder einen Lexikonartikel. Mit den Augen sehen wir einen Ort in seinem gegenwärtigen Zustand. Wikimaps würde die enzyklopädischen Informationen über seine Bedeutung und Geschichte beisteuern. Und Künstler könnten mit dieser Mischung aus realer und virtueller Welt spielen. Erste Experimente dieser Art gibt es schon. So hat die amerikanische Künstlerin Terry Rueb Cuxhaven-Touristen mit drahtlos angesteuerten Kopfhörern auf einen Wattspaziergang geschickt. Je nachdem, wo sie sich gerade befanden, bekamen sie etwas zu hören. Am Übergang zwischen Strand und Watt zum Beispiel ein Zitat von James Joyce. Er hatte sich dem Rande des Meeres genähert und nasser Sand schwappte an seine Schuhe. Ganz andere Luft grüßte ihn. Geografisch verknüpftes Wissen oder Kunst kann die Wahrnehmung der Welt erweitern. Wer das nicht möchte, wer den Kölner Dom oder das Cuxhavener Watt lieber ganz in Ruhe genießen will, schaltet seine Internetverbindung einfach aus oder nimmt den Kopfhörer ab. Welt am Draht. Copyleft, freie Daten. Mit diesem Thema haben wir uns in der letzten halben Stunde hier bei Welt am Draht beschäftigt. Wenn Sie noch ein wenig weiter in den freien Daten stöbern möchten, im Internet haben wir auf unserer Homepage eine ganze Reihe Links zusammengestellt, die Sie zu weiterführenden Infos bringen. Auch ganz frei und ohne zusätzliche Kosten. Dort können Sie übrigens auch die Sendung noch einmal hören und dabei das Manuskript in aller Ruhe nachlesen, wenn Sie mögen. Sie finden all das auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach durch bis zur Welt am Draht Homepage. So, das war Welt am Draht für heute. Ich bin Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.